Jeder Freimaurer hat die Pflicht, wenn er öffentliche Ämter bekleidet, des Programms der Freimaurerei eingedenk zu sein. Tut er dies nicht, so begeht er eben ein schweres Vergehen. Auch das ist keine Übertreibung, sondern nackte Wahrheit. Artikel 97 derselben Gesetze führt nämlich unter schweren Vergehen als dritten Punkt besonders an, die Auflehnung in Handlungen oder Schriften gegen die Befehle und Dekrete des Großorients oder des Großmeisters. Aber nicht bloß die Minister, das ganze Volk wurde durch die Logen bearbeitet und verhetzt, um eine Aussöhnung der beiden Gewalten zu verhindern. Zu welchem Zweck? Der Zweck geht mit vollster Deutlichkeit aus einem Aufsatz der oft zitierten freimaurerischen Zeitschrift Rivista della Massoniera Italiana 1886, Seite 133 hervor. Das Volk, heißt es dort, muss heute verhindern, dass eine ungeheuerliche Versöhnung zwischen Papst und König dem Papsttum seine frühere Macht wieder zurückgebe. Es wird nun freilich manchen Leser geben, der mit dieser Art von Logentätigkeit durchaus einverstanden ist. Die Absicht des Verfassers geht aber nicht dahin, Kritik zu üben, sondern Tatsachen festzustellen und Zusammenhänge aufzudecken. Dem Leser soll es überlassen bleiben, sich selbst sein Urteil zu bilden. Weniger einverstanden aber wird man mit gewissen Entartungserscheinungen der Freimaurerei sein, die nicht etwa bloß in der überhitzten Fantasie eines Römlings bestehen, sondern schlechthin Tatsachen sind. Dass die italischen Freimaurer Christus für sich in Anspruch nehmen, mag ja hingehen. Desgleichen, dass sie ihn kurz den Freimaurer von Nazareth, den idealen Freimaurer nennen, und wenn die französische Freimaurerei Rufe ausstößt, wie zum Beispiel den »O, du heilige Freimaurerei, du durch dreifache Weihe geheiligte Freimaurerei«, so mag man darin eine arge Geschmacksverirrung erblicken, die umso mehr zum Missbilligen ist, weil sie vom Grand Orient selbst ihren Ausgang nimmt. Bedenklich ist es auch, wenn Bruder Zacharia das Christentum eine abscheuliche Lästerung auf das süße Antlitz Gottes nennt. Aber ein derartiger Ausbruch mag als Übertreibung eines Einzelnen gelten, die dem freimaurerischen Bund als solchem nicht zur Last gelegt zu werden braucht. Was aber soll man sagen zur Verherrlichung Satans, wie sie namentlich durch die italischen Freimaurer in ihrer Gesamtheit betrieben wird? Es ist wirklich so. Sie feiern Satan und stellen ihn als Sinnbild der Vernunft dem Christentum gegenüber. Wir finden in den freimaurerischen Schriften Stellen, welche von einem Satan dem Großen sprechen. Vergleiche zum Beispiel Rivista della Massoniera Italiana 1896, Seite 157. Stellen, welche darauf hindeuten, dass die Freimaurer in Satan ihren wirklichen höchsten Chef und Abgott sehen, neben welchem Christus nur eine ganz untergeordnete Rolle spielt. Man mag darüber ungläubig lächeln, damit schafft man aber die Tatsache nicht aus der Welt, dass die italischen Freimaurer eine eigene Hymne an Satan besitzen, die sie bei feierlichen Gelegenheiten mit einer Begeisterung singen, die ihresgleichen sucht. Die Satanshymne stammt vom Bruder Giuse Carducci. Ihre beliebteste Strophe lautet: Salute, o Satana, o Ribellione, o forza vendice della ragione. Sei gegrüßt, Satanas, du Rebell, du rächende Kraft der Vernunft. Mag sein, dass die italischen Freimaurer zu ihrer Satansverherrlichung nur durch ihren Gegensatz zu Kirche und Papsttum gedrängt worden sind. Wenn die Vernunft, wenn die Ergebnisse freier Forschung und Wissenschaft als Teufelswerk verschrien werden, ist es naheliegend, dass diejenigen, welche sich für die Pächter der Vernunft und für die wahren Vertreter der Wissenschaft halten, diese Schmähung aufgreifen und mit teuflischer Bosheit den Teufel zu ihrem Gott erheben. Geschmacklos ist es trotzdem. Die Satanshymne Carduccis ist eine unleugbare Tatsache. Sie wurde beispielsweise am 27. August 1887 im Teatro Umberto in Rom gesungen, ebenso bei der Enthüllung des Garibaldi-Denkmals 1893. Aber die italischen Freimaurer begnügten sich damit keineswegs. Bei ihren Umzügen und Feierlichkeiten verwenden sie gelegentlich auch schwarze Banner mit dem Bilde Satans. So bei der Enthüllung des Mazzini-Denkmals am 22. Juni 1882 und bei dem großen Umzug durch Genua und Vororte am 20. Dezember 1883. Ja, man äußerte die Absicht, in gegebenem Augenblicke das Satansbanner auf allen Kirchen Italiens und insbesondere auf dem Vatikan aufzupflanzen. Monsignore de Lassus führt in seiner Schrift Le Problème de l'Heure Présente, erster Band, 54. Kapitel, noch zahlreiche weitere Beispiele an und glaubt auch an die Abhaltung von freimaurerischen schwarzen Messen. Auf den Inhalt seiner Schrift kann hier nicht weiter eingegangen werden. So wurden übrigens auch jene Tatsachen daraus entnommen, die auch anderweitig bestätigt erscheinen. Wie steht es nun mit der sittlichen Beschaffenheit jener Männer, die sich derartige Geschmacklosigkeiten erlauben? Dass der Ministerpräsident Bruder Crispi in seiner Jugend Bomben fertigte, die den König Ferdinand II. Von Neapel in Stücke reißen sollten, ist eine geschichtliche Wahrheit, die uns von Bruder Mazzini selbst bestätigt wird. Das gehört jedoch in eine frühere Zeit. Ohne auf zahlreiche Einzelheiten, Bankskandale, Panaminos und so weiter einzugehen, sei hier bloß das Urteil eines der angesehensten italischen Freimaurer über seine Mitbrüder veröffentlicht, nämlich Auszüge aus den Briefen des Bruder Timoteo Ribulli vom 33. Grad an den Bruder Alpike in Washington, dem bekannten Freimaurerpapst. Ribulli sagt über die oberste italische Freimaurerbehörde: Profane Interessen beherrschen diesen Großorient. Ich versichere Ihnen, es ist eine schwere Aufgabe, einfältige und unwissende Maurer zu regieren. Official Bulletin, Charleston, 1884, Seite 251 und folgende. In anderen Briefen beschwert sich Ribulli über die halsstarrigen und lügenhaften Brüder, die im Orden allerlei Umtriebe entfalten, spricht von Scheusalen und von unsittlichen Mitteln, die sie anwenden, um Anstellungen, Auszeichnungen, Ämter, Titel und geheime Zuschüsse zu erlangen. Official Bulletin, Charleston, 1884, Seite 669 und 674. Ein anderes Haupt der italischen Hochgradmaurer, Bruder von Milbitz, berichtet dem Vorsitzenden des höchsten Rates der 33 Grade, Bruder Palmer in Boston, dass viele Mitglieder des Großorients Verbrechen auf dem Kerbholz haben, die durch den Strafrichter geahndet werden müssten. Official Bulletin, Charleston, 1884, Seite 249. Die italischen Brüder scheinen also tatsächlich sich viel Mühe zu geben, Satan, ihren obersten Herrn und Gebieter, alle Ehre zu machen. Salute o Satana o ribellione.